So, auf der Bühne die Ellis Island aus Hamm mit der Veranstaltungsreihenfolge die Nummer 5. Die Nummer 5, Ellis Island aus Hamm mit Heinz Maaskerting, Uli Leicht, Rainer Hünecke und Kelly Schimanski. Gründungsjahr 71 November, also noch ganz jung und frisch. Stilrichtung Gesang und methodisch betonte Richtung, so steht's hier. Besitzt noch keine Entwicklungsgeschichte, da noch zu jung. Also Ellis Island aus Hamm. Thank you so much. Vielen Dank.